Der Mann, der nicht rechnen wollte. Hörspiel von Friedrich Christian Delius. Ja, der bin ich. Aber sprechen Sie meinen Namen nicht so ehrfürchtig aus, junger Mann. Ich bin hier in Zivil und Sie sind es hoffentlich auch. Nur setzen Sie sich. Nein, hier, neben mich, damit Sie was von der Landschaft haben. Ich habe Ihnen ja gesagt, Sie werden mich auf Anhieb finden. So viele Doppelgänger habe ich nicht, jedenfalls nicht auf der Höhe zwischen Oberstoppel und Unterstoppel. Ja, ganz meinerseits, ich freue mich, Sie wiederzusehen. Bitte nehmen Sie Ihr Gerät aus der Tasche. Legen Sie es auf den Tisch. Ich habe keine Angst vor diesen Maschinchen. Dafür sind wir ja noch gut genug, wir Alten. Dass wir die Mikrofone füttern, die unersättlichen Raubtiere. Sie haben auch so ein winziges früher. Die Großen, die fand ich ja viel schnittiger. Da kam man sich gleich irgendwie bedeutend vor, nicht? Gut, aber passen Sie mal auf, erstmal muss ich Sie warnen. Ich bin nämlich heute der besten Laune, ja? Vorgestern erst habe ich abgesagt in Braunschweig und meine Tochter hingeschickt. Ja, vorgestern erst. Aus Gesundheitsgründen, so kurzfristig kann man nur mit Gesundheitsgründen absagen. Ich gebe es zu. Als wir uns neulich verabredet haben, da hatte ich die Absage schon im Hinterkopf. Ich wollte den Vollmond nicht verstreichen lassen. Ich wollte den Termin mit Ihnen und nicht mit Braunschweig. Aber bilden Sie sich bloß nicht darauf ein, das ist mein Vergnügen und nicht Ihr Verdienst. So, und jetzt sitze ich hier in der freien Natur, in der Rhön, auf dem Stoppelsberg und nicht im getäfelten Saal in der ersten Reihe. Und hier schwirren keine Fotografen rum. Und jetzt, in diesen Minuten kurz nach sechs, fängt der Festakt an. Es ist wie Schule schwänzen, bloß viel schöner, weil Sie mich nicht bestrafen können. Im Gegenteil, Sie können sowieso nur das Beste über mich erzählen. Oberbürgermeister, Minister, Professoren. Es ist der 14. Ehrendoktor. Ich habe extra nochmal nachgezählt. Glauben Sie mir, ich kenne die Oberbürgermeistersätze. Ich kenne sie alle auswendig, die Ministersätze. Das ganze Arsenal der Lobreden, die auf mich abgefeuert werden und die mir gleichgültig geworden sind und gegen die ich mich nicht mehr wehren will und nicht mehr wehren kann, außer mit einer Absage aus Gesundheitsgründen zwei Tage vorher. Darum habe ich Ihrer Drängelei nachgegeben, deshalb habe ich Sie erhört sozusagen. Ihre Anfrage wegen eines ausführlichen Interviews, eines langen Gesprächs. Ich hoffe, Sie kapieren, dass ich endlich mal, wie soll ich das sagen, ja, anders reden will. Keine Frackrede, keine Krawattenrede. Na, sagen wir mal eher eine Rede im Arbeitskittel, verstehen Sie? Ich will wenigstens den Versuch machen. So ist es. Wir machen uns jetzt unseren eigenen Festakt hier auf 500 Meter Höhe auf der Terrasse. Wir feiern mein Schuleschwänzen. Prost. Ich hoffe auf Ihre gefällige Kooperation. Tja, wenn ich das nur wüsste, wie reift so ein Entschluss? Ich war 25, fertig mit dem Studium, hatte einen Arbeitsplatz in den Flugzeugwerken und eine Karriere in Aussicht. Ingenieure wie wir waren gesucht, Deutschland rüstete auf, Chancen überall. Auf die Karriere musste ich verzichten, jedenfalls erstmal, das war doch völlig klar. Geld hatte ich auch nicht, als ich beschloss, das beste Rechengerät aller Zeiten zu erfinden. Genau so war es. Ein Beschluss. Ich hatte einen Haufen Ideen im Kopf gehabt. Erstes Skizzen, Rechenwerk, Speicherwerk, na und so weiter. Ich wusste, ich konnte das nicht am Feierabend erledigen. So nebenbei hatte ich ja schon einiges getüftelt und entworfen. Ein elliptisches Kino mit optimaler Sicht für alle. Einen Warenautomaten mit Geldrückgabe damals. Ein automatisches Fotolabor. In all diese Richtungen hätte ich mich bewegen können, sogar zur Raumfahrt, wenn Herr von Braun angeklopft hätte. Aber es wurde die Rechenmaschine. Was ich nicht mochte, war das Rechnen. Die endlosen, stumpfsinnigen Rechnereien, mit denen man mich gequält hat, und alle Ingenieure und Statiker, ganze Heerscharen von Rechenknechten. Den Stumpfsinn der Rechenschieberei abschaffen. Ja, das war's. Wenn ich Leute zum Lachen bringen will, sage ich, zum Rechnen war ich zu faul. Mein Geist, meine Lebenskraft waren mir dafür zu schade. Aber es stimmt. Der Mann, der nicht rechnen wollte, erfindet die universale Rechenmaschine. Ich bestehe darauf. Es war ein Beschluss, ein einsamer Beschluss. Ja, es war Herbst, September. Und jetzt? Wollen Sie sicher wissen, ob ich da in meiner Stube war oder auf dem Kreuzberg oder beim Rasieren oder in einer Kneipe, ob da Vollmond geschienen hat oder ob Mephisto persönlich bei mir angeklopft hat und ob wir einen hübschen Teufelspakt geschlossen haben, wie es sich gehört bei deutschen Erfindern? Sie werden lachen. Es war nicht der Teufel. Es war Rilke, Rainer Maria, der Dichter. Kennen Sie das, sein kleines Buch Briefe an einen jungen Dichter? Na gut, es ist ja auch egal. Der Rilke hat mir jedenfalls die richtige Grundeinstellung beigebracht. Knallhart. Niemand kann einem raten und helfen. Niemand, sagt er. Es gebe nur ein Mittel. Man solle in sich gehen und sehr genau prüfen, weshalb man Dichter werden will. Und wer nicht sagen kann, ich muss, der soll's bleiben lassen. Und wer zum Entschluss kommt, ich muss, der soll, das ist ganz wichtig, sein Leben nach dieser Notwendigkeit ausrichten, bis in jeder Einzelheit. So ungefähr sagt das der Rilke. Und selbst als junger Spund habe ich gewusst, dass das nicht nur für Dichter gilt, sondern für jeden schöpferisch tätigen Menschen, auch für mich, den Ingenieur mit seinen fixen Ideen von einer Universalrechenmaschine. Was heißt schon mutig? Nein! Ich hatte keine Wahl. Ich hatte entschieden, ich muss. Und da Rilke den guten Rat gab, dann bauen Sie Ihr Leben nach dieser Notwendigkeit, habe ich mein Leben nach dieser Notwendigkeit gebaut. Ja, das Schwerste war der Familienrat. Da ist der Filius endlich fertig mit dem Studium, hat eine Stelle mit besten Aussichten, bringt Geld nach Hause. Na, und dann das. Mein Vater, Postbeamter in Pension, die Sorgenfalten. Können Sie sich vorstellen, der ist natürlich dagegen mit allen Argumenten seiner praktischen Vernunft. Und die Mutter seufzt. Wie viel Vorwurf in Seufzern stecken kann, das habe ich damals gelernt, anno 35. Meine Schwester, 2 Jahre älter als ich, sitzt dabei und schweigt. Ich rede vom Nutzen einer solchen Erfindung, die ich nur auf dem Papier vorzeigen kann. Ich rede auf Samtpfoten, ich rede mit Engelszungen. Da helfen auch meine Schauspielkünste nicht viel, das merke ich. Sehr schnell. Die zwei Wörter, ich muss, die kann man auf 30 verschiedene Arten sprechen. Finden Sie mal die richtige, wenn Sie kein Profi sind. Plötzlich sagt meine Schwester, aber du wirst unglücklich, wenn wir Nein sagen. Du sollst nicht unglücklich werden. Und bietet ihre Ersparnisse an. 400 Mark. Und jeden Monat will sie abzweigen, was sie kann. Sie hat als Stenotypistin gearbeitet. Das ist der Durchbruch. Die Eltern stimmen zu, geben ihr Sparbuch her. Der Vater geht wieder arbeiten. Das Wohnzimmer wird freigeräumt, der große Esstisch wird mein Arbeitstisch. Ohne meine Schwester hätte ich gar nicht anfangen können. Ohne die Klugheit einer Stenotypistin hätte es den Durchbruch zum Universalrechner wahrscheinlich nicht gegeben, jedenfalls nicht in Berlin. So viel steht fest. Sehen Sie, all diese Heldengeschichten von den Computerbastlern in ihren Garagen in Kalifornien sind ja gut und schön. Aber das ist doch alles nichts gegen das Sparschwein meiner Schwester und gegen das Wohnzimmer in Kreuzberg. Ja, und das in einer Zeit, als alle nur das Nötigste zum Leben hatten und niemand eine Garage und als kein Mensch auf der Welt das Wort Computer kannte. Dagegen war es ein leichtes Spiel und immer noch schwer genug, die Freunde zu überzeugen und anzupumpen und zu begeistern, dass sie mithelfen wollten. Und die Stelle kündigen, das habe ich in Kauf genommen, als Trottel aus der Tür des Personalchefs zu gehen. Das Ganze musste natürlich nach außen getarnt werden. Wir wollten ja nicht als Verrückte behandelt werden. Also habe ich behauptet, wir konstruieren einen Tankmesser für Flugzeuge. Da lief gerade ein Wettbewerb des Luftfahrtministeriums. Wenn ich das heute vor Studenten erzähle, vor ehrgeizigen, ausgefuchsten Informatikern und sage, Rilke, ohne Rilkes Regel hätte ich das nicht durchgehalten. Na, was meinen Sie, dann grinsen die Schnösel. Falls Sie von Rilke überhaupt je was gehört haben in der Schule. Und die höheren Leute, Professoren und Manager, die mein Erfolgsrezept wissen wollen, die bringe ich gern ein bisschen ins Schleudern und sage, Management bei Rainer Maria und so weiter. Ja, als Logiker muss man ja zum Komiker werden, logischerweise. Ich war ja ein großer Chaplin-Fan, wissen Sie, und ein Komiker müssen Sie bleiben, wenn Sie durchhalten wollen, wenn Sie 80 Stunden in der Woche Bleche aussägen, mit der Laubsäge Schaltpläne entwerfen und verbessern, Material beschaffen, Geld auftreiben. Für die Bleche habe ich meine Studienfreunde gehabt, Studenten und junge Ingenieure, die für Wochen oder für Tage immer umschichtig in die Werkstatt gekommen sind. Die ganze Wohnung, eine Werkstatt. Und zum Lohn haben sie mittags einen Teller Suppe und abends zwei Wurstbrote bekommen von meiner Mutter. Jeder hat Tausende dieser kleinen Bleche ausgesägt. Sogar mein alter Vater, ich natürlich auch, mit diesen Händen. Nein, das war eine kleine elektrische Laubsäge, aber ein Kinderspiel war die Arbeit nicht, trotzdem. Die Blechrelais hatten verschiedene Formen. Die habe ich auf Papier gezeichnet, dann wurde das Papier auf ein Sperrholzbrettchen geklebt und zwischen diesem und einem anderen Brettchen, das da drunter lag, steckten die Bleche, alles befestigt, mit Gewindeschrauben. Und dann musste die bestimmte Form des Relais ausgesägt werden, dann wieder andere Formen. Präzisionsarbeit, sage ich Ihnen. Bleche, Bleche, Bleche, Bleche, Bleche. Da denken Sie zwischendurch schon mal an Charlie Chaplin im Löwenkäfig. Und immer wieder an Rilke. Ich muss, ich muss, ich muss. Ja, so war das in den seligen Zeiten der Mechanik. 30.000 Einzelteile haben wir gezählt, als wir das Gerät nochmal nachgebaut haben für ein Museum. Aber entscheidend war, dass ich die Grundsätze der Schaltungstechnik entwickeln konnte. Hier bei der A1 hat es zum ersten Mal ein duales Rechenwerk gegeben, ein Speicherwerk und ein Plansteuerwerk für die logischen Grundoperationen und oder nicht. Sie gucken schon wieder so betreten, fühlen Sie sich überfordert? Die Rechenbefehle wurden eingegeben über alte Filmzelluloidbänder aus den Abfallkörben vom Studio Babelsberg. Die haben wir Loch für Loch mit der Hand gestanzt. Darauf muss erst mal einer kommen. Ja, so ist es. Leider hat mir im Jahr 38, als das Gerät fertig war, niemand gesagt, bravo, junger Mann, ich gratuliere Ihnen, Sie haben soeben den Computer erfunden im binären System mit gleitendem Komma, mit Lochstreifensteuerung. Nur der Geldmangel zwingt Sie, auf Programmverzweigungen zu verzichten. Gratuliere! Eine der wichtigsten Erfindungen der Menschheit, vielleicht nicht die wichtigste nach dem Rad, aber doch, na sagen wir, nach dem Elektromotor. Gehen Sie in aller Ruhe zum Patentamt, reichen Sie Ihre Patentschrift ein, führen Sie Ihre Schwester zum Essen aus, mal ein ordentliches Eisbein oder Jägerschnitzel am Kuhdamm, ganz nach Belieben, gehen Sie mit ihr tanzen und machen Sie 4 Wochen Ferien im Gebirge. Sie Gipfelstürmer, dann perfektionieren Sie Ihr Gerät weiter. Tja, hätte man mir dafür gleich das Patent gegeben und einen Artikel in einer wissenschaftlichen Zeitschrift, wie man das in friedlichen Zeiten so macht, dann hätte John von Neumann in den USA sich nicht jahrelang quälen müssen in der Theorie, wohlgemerkt. In der Theorie, das zu erfinden, was ich hier praktisch vorzeigen konnte. Aber seit 1945 gilt der Amerikaner mit seinem Von-Neumann-Prinzip als der Vater des Computers. Na gut, das wird sich allmählich korrigieren. Richtig, sie hatten und haben die schöneren Namen und den Vorteil der Weltsprache, die Amis. Computer hört sich einfach besser an als Universalrechenmaschine. Da kann man nichts machen. Dabei ist es eigentlich Latein und nicht Englisch. Das gleiche Wort, computare, zählen, rechnen. Darauf hätte ich auch kommen können, Pech gehabt. Naja. Und sicher, das Ding funktionierte noch nicht toll. Sehr präzis konnten die handgesägten Bleche nicht sein. Irgendwo klemmte immer was. Das Gerät arbeitete unzuverlässig, längere Programme durchzurechnen war Glückssache. Aber wenn es mal arbeitete, dann hat es schneller und genauer Wurzeln gezogen als jedes andere Rechengerät. Und noch dazu richtig. Alle Operationen flutschten viel schneller, als ich es erträumt hatte. Nein, damals ist leider niemand vorbeigekommen zum Beglückwünschen. Ich hatte nur Herrn Rilke, der mich angefeuert hat. Ich muss, ich muss, ich muss. Herr von Neumann hat mir nicht guten Tag gesagt, Herr Turing nicht, Herr Stiebitz, Herr Atanasoff, Herr Eiken, Herr Eckert und Herr Morkli sind leider auch nicht mit ihren schönen Autos in Kreuzberg vorgefahren. Niemand hat mir auf die Schulter geklopft, wie man das manchmal braucht als junger Kerl und einsamer Erfinder. Alle diese legendären Herren haben ähnliche Lösungen gesucht, schwer geheim in ihren wunderbaren Laboratorien und mit Hunderttausenden von Dollars im Rücken, und wir mit der Laubsäge und mit handgelochten Zelluloidstreifen aus den Abfallkörben der Ufer. Wir haben ja nicht auf Teufel komm raus gebastelt, sondern Schritt für Schritt als Mathematiker, als Wissenschaftler, als Logiker, als Ingenieure. Also mussten wir, hier kann ich auch ruhig ich sagen, ich musste doch die Fachliteratur kennen und natürlich Leibniz, alles, was über das duale Zahlensystem zu finden war. Wir sind ja wirklich die ersten Zahlenrevolutionäre gewesen. Tatsache ist, wir sind die Ersten oder mit die Ersten gewesen, die seine Revolution von 1679 in die Praxis umgesetzt haben. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Zum Glück hatte ich einen Kumpel mit einer Lesekarte für die Staatsbibliothek unter den Linden. Der hat für mich den Leibniz ausgeliehen und alles über das duale System. Natürlich hatte ich auch Probleme. Das kann ich ja heute zugeben. Die Frauen waren mein Problem. Ich war fast 30. Und auf eine Freundin wagte ich kaum zu hoffen. Mindestens 80, oft 90, manchmal an die 100 Stunden arbeiten in der Woche. Sonntags habe ich mir den 8-Stunden-Tag gegönnt, von 7 bis 15 Uhr und dann frei. Und in den übrigen 70 Stunden, ja, selbst im Tiefschlaf mit dem Kopf immer bei den Blechen. Was bleibt einem da anderes übrig? Unter den Mathematikern und Ingenieuren hat es einfach keine Frauen gegeben. In den 20er Jahren ein paar, aber in der Nazizeit nicht. Und ich habe mich nachts oft genug gequält mit der fixen Idee, dass irgendwo in Berlin wenigstens eine gescheite junge Frau, eine Mathematikerin oder Ingenieurin wartet, eine Braut, mit der ich gemeinsam an der Universalrechenmaschine arbeiten könnte oder die das zumindest versteht, wie meine Schwester das verstanden hat, das männliche und das weibliche Prinzip. Und als ich endlich mal eine für mich interessieren konnte, ach, wie viele Arbeitsstunden kostete mich das. Die Schwester eines Kommilitonen, die immerhin Physik und Chemie für das Lehramt studiert hat, was für sich schon sensationell war. Und da passierte natürlich das Übliche, ich war zu stürmisch oder zu tollpatschig oder beides und, naja, sie ist geflohen. Aber das war nicht der Hauptgrund. Sie ist geflohen vor dem Verrückten, der das ganze Wohnzimmer seiner Eltern mit einer riesigen Rüttelmaschine zugebaut hat. Das ist mir ja erst später klar geworden. Das war nichts mit einer gemütlichen Sofa-Ehe. Na ja, da hat sie es mit der Angst gekriegt. Also mehr sage ich jetzt nicht dazu, jetzt nicht. Ja, als das Erste dies Riesenrüttelgerät fertig wurde auf dem Wohnzimmertisch. Ich hatte es bis dahin immer V1 genannt, Versuchsgerät 1. Da habe ich mir den Spaß gemacht, dem Kind einen schönen Namen zu geben und habe es A1 getauft. A steht für Anfang, den Anfang des Alphabets und der Sprache, das A der Algebra, den Kammerton A, im Anfang war die Tat und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und so weiter. Deshalb also A1. So habe ich es gehalten bis heute in allen Vorträgen, Gesprächen, Schriften. Immer wiederholt. Ja. Und dann war da mein Freund Hartmut. Der hat mir viel geholfen. Mehr als alle anderen. Und dann hat er die fertige A1 bestaunt und sich mit mir geärgert über die klemmenden Bleche und ganz trocken gesagt, das musste mit Röhren machen. Das war vielleicht eine Ohrfeige, das sage ich Ihnen. Da hatten wir nun jahrelang gesägt und gefeilt und geschliffen und Blechplättchen an Blechplättchen und Stahlstifte gefügt. Und dann kommt dieser Spinner, dieser Casanova-Typ mit seinen Röhren. Aber es war klar, es war auch mir klar, mit der A1 konnte das so nicht weitergehen, obwohl die Idee völlig richtig war. Was nutzt das, wenn die Maschine ständig irgendwo bockt und blockt bei den vielen tausend Schaltgliedern? Muss immer irgendwo was klemmen und stocken und reißen. 30.000 Einzelteile. Wie gesagt, und mit unseren groben Werkzeugen noch feiner sägen und feilen und lochen. Na, damit hätten wir uns doch verrückt gemacht. Aber Röhren, die waren schwer zu kriegen. Wir hätten die in Massen gebraucht, dazu sehr teuer, die Dinger. Woher sollten wir die nehmen? Tja, wenn wir den Hitler und den Krieg nicht gehabt hätten, entschuldigen Sie, aber ab und zu ein Stoßseufzer über die Ungerechtigkeiten der Geschichte, das müssen Sie mir schon erlauben. In einem so intimen Gespräch wie heute. Kurzum, wir mussten notgedrungen die Elektronik vertagen, und erstmal die kleinen Brötchen, die elektromagnetischen, die Relais, die gebrauchten Telefonrelais, Altmaterial. Erstmal ein Testmodell mit 200 Relais für das Rechenwerk. Schon lagen die Vorteile auf der Hand. Wir haben weniger Platz gebraucht, es ging alles schneller, viel schneller. Und die Bleche, meine schönen laubgesägten Bleche, die Schaltglieder mit den Schaltstiften, die brauchte ich trotzdem nicht in den Müll zu werfen. Die bildeten nach wie vor das Speicherwerk. Ja, jetzt ist endlich mal das Positive an der Reihe, das wahre, schöne, gute. Ich könnte auch sagen, ein Märchen. Also, jetzt erzähle ich Ihnen ein Märchen zur Abwechslung. Es war einmal an einem schönen Sommertag des Jahres 1940, da klopften drei Männer an meine Tür in der Metfesselstraße. Ich war nicht erschrocken, nein, ich war sehr erfreut, denn ich hatte sie eingeladen, meine A2 zu besichtigen und zu prüfen. Naja, trotzdem war mir bange ums Herz, denn bei den letzten Probeläufen war mein Testmodell immer wieder ins Stocken geraten, weil irgendwelche Kontakte nicht richtig funktionierten. Aber nun standen sie in der Werkstatt, die hohen Herren von der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt. Ich bat sie um ihre Rechenaufgaben. Ah, und ich hatte Glück. In Sekundenschnelle waren die kompliziertesten Aufgaben gelöst, richtig gelöst, ohne alle Störungen. Am Ende gab es einen Vertrag und Geld. Die DVL hat sich an der Finanzierung der A3 beteiligt. Die war ja schon im Bau und ziemlich weit entwickelt. Ich durfte sogar eine eigene Firma gründen für meine Freizeitbeschäftigung, die A3. Und so ging es munter weiter in das nächste Kriegsjahr. Und wenn sie nicht gestorben wäre, die A2, die mich gerettet hat, wenn sie nicht unter den Bomben gestorben wäre, ja, dann lebte sie noch heute, bestaunt und angebetet in irgendeinem Museum. Ja, noch ein Märchen. Wollen Sie noch ein Märchen hören? Es war einmal an einem schönen Maientag des Jahres 1941. Da klopften drei Männer an meine Tür in der Metfesselstraße. Und ich war wieder nicht erschrocken, nein, ich war wieder sehr erfreut, denn ich hatte sie eingeladen, die fertige A3 zu besichtigen und zu prüfen. Diesmal war mir nicht so bange ums Herz, denn die letzten Probeläufe waren zu meiner Zufriedenheit ausgefallen, obwohl wir fast alles hatten mit Altmaterial basteln müssen. Die verschiedenen Typen der Relais erforderten verschiedene Spannungen. Das bedeutete viel mehr Arbeit und viel mehr Risiken. Hätten wir das Geld und die Genehmigung gehabt, neue Relais zu kaufen, hätten wir uns viel unnötige Fummelei und viele Wochen Arbeitszeit sparen können. Aber die Dinger waren ja kriegswichtig. Da kamen wir ja überhaupt nicht ran. Nun standen sie in der Werkstatt, die hohen Herren von der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt. Ich bat sie um ihre Rechenaufgaben. Und siehe da, ich hatte wieder Glück. Noch kompliziertere Aufgaben wurden noch schneller gelöst. Richtig gelöst. 3 Sekunden pro Aufgabe, alles ohne Störungen. 600 Relais im Rechenwerk, 1800 Relais im Speicherwerk hatten tadellos die Programme bewältigt für lineare Gleichungssysteme, quadratische Gleichungen und für Determinanten. Die Herren waren begeistert. Sie stellten uns einen Kredit in Aussicht. Sie riefen lauter als sonst Heil Hitler, als sie gingen. Auch ich antwortete mit dem deutschen Gruß, natürlich mit welchem Gruß denn sonst. Die Herren waren zufrieden mit dem Prototypen, wir durften weitermachen, die Maschine weiterentwickeln. Es war geschafft, ein Wunder, ein Märchen, eine Sensation. Die erste frei programmierbare, vollautomatische, programmgesteuerte, binär arbeitende Rechenmaschine, der erste voll funktionierende Computer der Welt. Ja, das war 2 Jahre vor Mark I in Harvard, der überdies ganz altmodisch umständlich im Dezimalsystem tickte. Die waren noch nicht mal bei Leibniz angekommen. Und immer weiter. Du musst, du musst, du musst, du musst. Auch in den Bombennächten. Es kracht, es zischt, es knallt um einen herum. Der Fußboden bewegt sich, alles schaukelt, das Haus wackelt. Sie denken an Erdbeben. Draußen regnen die Leuchtkugeln vom Himmel und schon Qualm, Rauch. Immer wenn ich versucht habe, noch etwas zu retten in den 3 oder 5 Minuten, bevor die Flammen zuschlugen, habe ich natürlich zuerst das aktuelle Projekt im Kopf gehabt, nie das, was ich hinter mir hatte, was ich geschafft hatte. Die wichtigsten Konstruktionsunterlagen waren einigermaßen sicher. Ja, die waren im Tresor. Aber entscheidendes, von heute aus gesehen historisch aufregendes Material, die Skizzen, Ideen, sind in den Schubladen geblieben. Konnte ich denn ahnen, dass ich eines Tages berühmt sein würde mit meinen Rechnern und dass sich heute die Museumsfritzen um jede Notiz von mir aus der Kriegszeit balgen und dass ich noch auf meine alten Tage Interviews geben würde auf irgendwelchen hessischen Bergen? Richtig. Nur die A4 ist den Bomben entwischt, immer wieder. Ein Wahnsinnsglück war das, oder eigentlich, naja, klar, ein Wunder. Wenn ich als alter Nüchternheitsfanatiker das mal so sagen darf, 3 Wunder sogar, mindestens 3. Einmal, dass wir diesen Rechner überhaupt zustande gebracht haben unter den schlechtesten Arbeitsbedingungen, die man sich vorstellen kann. Das zweite, dass die A4 nichts abbekommen hat, keine einzige Bombe und keinen Beschuss, weder in Berlin noch auf der Flucht. Und drittens, dass sie später anno 49 der Grundstein für die Firma wurde. Ja. Entschuldigung, Prost. Trinken Sie ruhig mit. 3,5 Jahre haben wir gebraucht, um die V4 oder A4 einigermaßen in Gang zu kriegen, vom Juni 42 bis Anfang 45. Also die A4 oder V4. Wir sind allein 3-mal mit dem tonnenschweren Ding umgezogen in Kreuzberg. 3-mal die Werkstatt mehr oder weniger zerstört, 3-mal die Glasscherben von den Blechen gefegt, 3-mal den Mörtelstaub aus den Relais gekratzt, 3-mal beim Glaser um Kitt gebettelt. Jedes Mal etwas vom kostbaren Material beschädigt, die Relais, die mir die Freunde besorgt haben, aus den Abfällen der Telefonzentrale des Oberkommandos der Wehrmacht, die Filme, Sie wissen schon, aus dem Müll von Babelsberg, das ganze mühsam zusammengeklaubte Material und die Schaltglieder, die ausgesägten Bleche. Wir wurden zwar finanziert von der DVL, ein Kredit rückzahlbar bis Ende 49. Bis Ende 49. Ja, 50.000 solide Reichsmark. Hm? Reichsmark, immerhin. Aber wir hatten keine Dringlichkeit. Da konnten wir keine Aufträge an andere Werkstätten geben. Nicht mal für die Bleche. 3 Jahre an der A4 basteln. Unter diesen Umständen mit steinzeitlichen Mitteln, mit Blechen und Relais. Niemals habe ich so oft an das alte Wort denken müssen, lernen tut weh. Die meiste Zeit geht ja sowieso drauf bei der Fehlersuche. Und die wird nach jedem Angriff wegen der Erschütterungen im Haus ein besonders ausgedehntes Vergnügen. Die Bleche, ich sage nur Laubsäge, die immer wieder klemmenden und sich verhakenden Bleche. Und wenn Sie denken, gleich läuft das Gerät oder dies Schaltteil im Rechenwerk wieder. Ja, was passiert dann? Hä? Alarm. Voralarm, Vollalarm. Und Sie müssen entscheiden, bleibe ich jetzt bei meinem Gerät, was verboten ist, schließe wenigstens diesen Versuch ab und kann mich freuen, wenn es endlich läuft. In den großen Fabriken wurde auch bei Vollalarm durchgearbeitet. Oder gehe ich rechtzeitig in den Luftschutzkeller und fange morgen früh wieder von vorne an? Na, was hätten Sie gemacht? Nein, nein, nein, nein, antworten Sie lieber nicht. Sie können sich in manches einfühlen, das glaube ich Ihnen gern, aber hier brauchen Sie einen speziellen Instinkt. Sie riechen, aus welcher Richtung der Angriff kommt. Sie wittern die Gefahr. Sie lernen im Dunkeln sehen. Wenn die Fensterscheiben splittern, wissen Sie, was zu tun ist. Und wie sie sich hinwerfen bei den gefährlichen Luftdruckwellen. Sie können Sprengbomben von Brandbomben und Phosphorbomben und Zeitbomben unterscheiden. Sie dürfen nie aus Angst handeln, sonst machen sie was falsch. Der Krieg an der Heimatfront ist oft komplizierter als vorne im Gefecht. Da gibt es keine Patentlösung. Meistens bin ich in den Keller, aber manchmal habe ich einfach weitergearbeitet. Bei Alarm. Mal so, mal so. Im letzten Jahr nach dem dritten Umzug hat die A4 sowieso im Keller gestanden, nur ein paar Schritte vom Luftschutzkeller. Kurze Wege im Bombenhagel. Auch das ist eine wichtige Erfahrung. Die kann man heute schwer vermitteln. So wenig wie das Management bei Rainer Maria. Nein. Das weiß ich wirklich nicht, was ich getan hätte, wenn es der A4 so ergangen wäre wie den anderen Geräten. Die ersten drei, die glorreichen drei. Zuerst haben sie Ende 43 eins aufs Dach bekommen und im Januar 44 hat es dann auch richtig gekracht. Ich habe es 2-mal begraben gesehen unter Ziegeln und Balken. Mein Lebenswerk. Immerhin ist die A4 fertig geworden, kurz vor dem Ende. Wenn auch in einer simpleren Version, als ich geplant hatte. Der Krieg ging verloren, der Computer war geboren. So hat später ein Polier beim Richtfest in Bad Hersfeld gedichtet. Der Spruch hat was, oder? Tja, das war die Frage. Wie jetzt weiter? Als die Russen an der Oder standen und die Amerikaner am Rhein, sah meine Bilanz so aus. Ich hatte einen halbwegs funktionierenden Rechner, 3 Berufe, 20 Mitarbeiter. Und wie jetzt weiter? Unter die Russen geraten wollte niemand, ich erst recht nicht. Aber die A4 verpacken und in den Westen spedieren oder in den Süden? Die Zeiten waren vorbei, in denen man dafür eine Genehmigung hätte erwirken können. Es kamen praktisch nur noch Frauen mit Kindern aus Berlin raus und am Ende die hohen Nazis. Also zusehen, wie alles um einen herum in Scherben fällt. Die schöne Maschine, 3,5 Jahre Arbeit oder genauer, die Arbeit meines ganzen Lebens zu Schrott hauen lassen. Tja, und dann? Was passiert? Als ich gar nicht mehr weiter wusste, wurde mir ein Retter geschickt, der fiel vom Himmel. Ein Physiker, der es mit viel List und Tücke bis in die letzten Kriegswochen geschafft hatte, nicht eingezogen zu werden. Der ist bei Henschel aufgetaucht und dann bei uns. Der kannte alle die Tricks, wie man mit den Behörden umspringen musste. Und er hatte einige nützliche Portionen Frechheit in seinem Auftreten. In anderen Zeiten hätte er ein tüchtiger Hauptmann von Köpenick werden können. Dass man in der schlimmsten Not am besten mit Frechheit vorankommt, das hatten wir völlig vergessen unter dem Dauerbeschuss von Propaganda und Bomben. Der hat gesagt, ihre Maschine heißt V4. Das werden wir ausnutzen. Tatsächlich hatte ich in dem ganzen Kriegstrubel die Taufe des Geräts hinausgeschoben. Das hieß ja auf allen unseren Papieren immer noch V4. Also Sie wissen doch, V1, V2. Das war damals in aller Munde die Vergeltungs- und Wunderwaffe, die im letzten Moment die Wende bringen sollte, den Endsieg. Ja, das war unsere Chance. Unsere Arbeit galt ja sowieso als Geheimsache. Hatte ich das schon mal gesagt? Nee. Also, Geheimsache. Und dann V4. Jetzt hieß das, die V4 muss raus aus Berlin. Die Behörden waren in Panik. Vor einer V4 standen die stramm. Die Sache hatte höchste Priorität und plötzlich geht alles ganz schnell. Unser guter Mann schafft es, dass das Ministerium für Rüstung die Reichsbahn anweist, einen Güterwaggon bereitzustellen für die V4. Alles im Ton von schnellstens dringend kriegswichtig und so weiter. Einen Güterwagen in diesen Zeiten. Das kann sich ja heute keiner mehr ausmalen, was das heißt, wenn die meisten Wagen kaputt sind und der Rest für den glorreichen Rückzug der Wehrmacht im Einsatz ist. Und dann die Bescheinigungen, um Berlin zu verlassen, meine Frau, 5 Mitarbeiter, ich. Auch die hat uns dieser Kerl besorgt, einfach so. Also, holen wir die A4 oder V4 aus dem Keller, bei Stromausfall den Lastenfahrstuhl von Hand, millimeterweise hochgewuchtet. Fragen Sie nicht, wie wir das geschafft haben. Ein kurzes Lebewohl von den Eltern, ich raffe noch ein paar Unterlagen zusammen und ab geht die Post. Die Schneckenpost auf Schienen. Genauer gesagt, Güterzüge sind bevorzugte Angriffsziele. Von allen Seiten können die Tiefflieger kommen. Ständig hören wir ihre Motoren und das Knattern ihrer Maschinengewehre. Dann heißt es anhalten, hinschmeißen, in den Graben, in den Dreck, wenn es geht, Ohren zu halten, Mund auf, möglichst eine Decke über den Kopf. Und ich denke schon kurz hinter Potsdam, das ist ein Fehler, im Keller wäre deine Maschine sicherer gewesen als hier auf den Gleisen und auf dem freien Feld leichte Beute. Und dann denke ich, vielleicht ist es besser, wenn sie hier von britischen oder amerikanischen Fliegern in Klump geschossen wird, als wenn sie den Russen in die Hände fällt und die dich sofort erschießen als Chef der Wunderwaffe V4. Ja, so wird man Fatalist und denkt, hör auf zu grübeln, das Schicksal wird schon wissen, was aus dir und deiner Maschine werden soll. Meistens fuhren wir nachts. Da machten die Tiefflieger Pause. aber nachts wurden die Bahnhöfe bombardiert. Was haben wir da herumgestanden auf den Gleisen zwischen den brandenburgischen Wiesen? Es war März und eine gemeine Kälte, die einem da durch die Knochen kroch. So ging es voran, erstmal nach Göttingen. Heute fahren sie mit diesen neuen Zügen in 3 Stunden von Berlin nach Göttingen. Na, was schätzen Sie, wie lange wir damals gebraucht haben? 2 Wochen. Genau 2 Wochen. Das war doch alles absurd, wenn man es von heute betrachtet. Durch welchen Wahnsinn wir da getaumelt sind, wie die Schlafwandler. Immer mit dem Rechner im Gepäck, das nüchternste und nützlichste Ding, das man sich vorstellen konnte, mit der fantastischsten Rechenleistung, die man sich vorstellen konnte. Und wir unterwegs überall Bombentrichter, Ruinen, Zerstörung, Tote. Die Welt ging unter. Da gab es nichts mehr zu berechnen. Nichts, nichts, nichts, nichts, nichts. Alles kaputt. Und wir schleppen die tollste Rechenmaschine der Welt durch die Gegend. Kaum war das Gerät aus dem Güterwagen geladen in Göttingen, 20 schwere Kisten, das Speicherwerk, das Rechenwerk, allein 8 große Relaisschränke, die Bedienungskonsolen, die Kabelkisten, die Filmkiste und so weiter, alles auf einen Lastwagen. Wir wollten zur aerodynamischen Versuchsanstalt und kaum starten wir, kaum springt der Motor an, da heult der Fliegeralarm los. Viel schneller als erwartet sind die Flieger da, britische Flieger, und hauen den ganzen Güterbahnhof kaputt. Ich habe die Waggons aus den Gleisen hüpfen sehen, bevor sie explodierten. Wir waren haarscharf entkommen. Und bestimmt haben sie auch den Waggon getroffen, mit dem wir 14 Tage unterwegs waren. Am Ende sind wir bis in die Räume der aerodynamischen Versuchsanstalt gekommen, die mit der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zusammenhing. Eine richtig gute Adresse. Dort habe ich das Gerät mit den 5 Leuten, die ich noch hatte, zusammengebaut. Ende März. 45. Es war kurz vor Ostern, vielleicht sogar Karfreitag, das habe ich vergessen. Feiertage interessierten uns damals nicht. Wir waren besessen davon, alles so schnell wie möglich bereit zu machen für die Vorführung, die erste. Und siehe da, die V4 oder A4, wie Sie wollen, sie lief. Sie rechnete perfekt. Sie rechnete schnell. Sie rechnete, wie ich es mir immer gewünscht hatte. Die Professoren, die Kapazitäten, die Mathematiker standen drumherum und staunten und klatschten. Und vor allem, die ahnten etwas von den Möglichkeiten, von der Zukunft der Rechner. Das war der Augenblick, auf den ich 10 Jahre hingearbeitet hatte. Alles, was ich mir ausgedacht habe, die Tüftelei von Zehntausenden von Stunden, alles, was ich in diesen unendlichen Stunden erdacht, erlernt, erarbeitet habe, zusammengeklaubt und gebosselt, unter Lebensgefahr gerettet, immer wieder. Nein, nein, nein, ich will ja nicht pathetisch werden. Erfolg ist Erfolg. Und doch ist das alles nur relativ. Am Ende des Krieges, buchstäblich in den letzten Tagen, wird die Maschine fertig und arbeitet einwandfrei. Und wir schweben auf Wolken. Und von Kassel her ist schon der Artilleriedonner der Amerikaner zu hören. Darf man das dramatisch nennen in Ihrer Branche? Sie sind am Ziel und gleichzeitig in der größten Gefahr. Das hat doch was, müssen Sie zugeben. Sie sind auf dem Höhepunkt und gleichzeitig am Ende. Die Amerikaner hätten in 2, 3 Tagen auch in Göttingen sein können, wenn sie zügig über die Werra oder die Weser gekommen wären. Was ich damals gedacht habe, das weiß ich noch ziemlich genau. Selbst wenn in ein paar Stunden alles in Scherben fällt, wenn dein Gerät kaputtgehauen oder gekapert wird, wenn du selbst noch im letzten Moment dran glauben musst, ein Trost bleibt. Jetzt gibt es Zeugen. Nicht nur in Berlin, sondern auch in Göttingen. Seriöse Wissenschaftler, glaubwürdige Zivilisten, die können bezeugen, was sie gesehen haben. Du hast etwas für deine Unsterblichkeit getan, also bleib ganz gelassen. Es war schon klar, dass die Amerikaner die angenehmsten Feinde waren nach allem, was man hörte, aber doch eben Feinde. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich keine Sekunde lang die Idee gehabt, mich einfach so zu ergeben mitsamt der Maschine. Wir waren so treu doof deutsch. Wir wollten uns einfach nicht dem Feind ergeben. Mein Impuls war zu fliehen. Also ab nach Süden, meine Frau, 5 Mann und ich und die V4. Sie musste ja immer noch V4 heißen, sonst hätten wir den Luxus nicht gehabt, um den uns alle beneideten. Ein LKW, Benzin und ein Marschbefehl nach Oberammergau. Und das als Zivilisten. Also, über die Autobahn, wenn es ging, und nachts unterwegs, damit uns die Flieger nicht erwischen. Rechts und links brannten die Städte, die Dörfer, rechts und links Bombentrichter. Die Straßen voll mit Militärkolonnen, die irgendwo Anschluss suchten, überall Wracks, ausgebrannte Panzer, verkohlte LKWs und PKWs, Pferdeleichen und Massen von Flüchtlingen und Soldaten. Mich hat mal einer gefragt, ein ziemlich junger, ein ziemlich grüner Journalist, warum haben Sie nicht einfach Ihre Schaltpläne in einen Koffer gepackt und das Gerät den Bomben überlassen? Oder warum haben Sie das Gerät nicht irgendwo abgestellt und versteckt und sind mit Ihren Schaltplänen im Koffer weitergezogen, ohne dies Monstrum auf dem Buckel, diesen Klotz am Bein? Also jetzt mal abgesehen davon, dass ich die A4 nie als Monstrum betrachtet habe, abgesehen davon, dass ich die Schaltpläne sowieso in einem Koffer dabei hatte, den ich gehütet habe wie meinen Augapfel, wie man so sagt. Und mal abgesehen davon, dass der Fahrtbefehl für den Transport des Geräts galt und nicht für unsere Koffer. Mir sind die 3 Vorgängermodelle zerstört worden. Das habe ich diesem grünen Jungen gesagt und ihn aufgeklärt über Erfinderstolz und Erfinderehre. Endlich sind wir angekommen, da unten im tiefsten Bayern. War schon alles voll mit Flüchtlingen und keiner wollte uns. In Oberammergau schon gar nicht. Nach einigen Hin und Her, zum Glück hat das Benzin gereicht, sind wir im Allgäu gelandet, die V4 im Schuppengut versteckt. Und eines Tages im Mai war der Krieg aus. Endlich. Aber noch lange nicht vorbei. Wir hatten uns gerettet, uns und das Gerät, fürs Erste jedenfalls. Na, es ist schon komisch, wie erleichtert ich bin, wenn ich hier am 8. Mai einen Punkt machen kann. Auch jetzt noch, 50 Jahre danach, auf bequemen Terrassenstühlen mit Polstern, stellt sich die Erleichterung ein, du bist durch. Ohne Querschläger. Geschafft. Tja, nu, was macht er, der Ingenieur im Hochgebirge? Gute Frage. Wenn er nicht mehr an seine Hardware rankommt, wenn die im Heu versteckt bleiben muss, wenn es verboten ist, von den Alliierten sich mit solcher Technik zu beschäftigen, ja, dann, ja, was macht er dann? Ja. Dann denkt er über Software nach. Und wenn Pilze und Löwenzahn gesammelt sind, die Konserven ertauscht und Brot und Milch mit Gemsenbildchen bezahlt, ja, die Schnecken, wenn die gebratenen Schnecken schwer im Magen liegen, dann hat er Zeit zum Nachdenken. Das Programmieren, diese Kunst, war noch völlig unbekannt. Es gab noch nicht mal den Begriff und das Wort Software steckte in der Küche oder sonst wo. Was heute auf einem fingernagelgroßen Siliziumplättchen in 1000stel Sekunden gerechnet wird, Das musste erst mal vom Prinzip her erfasst und erfunden werden. Es musste erst mal einer damit anfangen, das Rechnen in ausführbare Arbeitsschritte zu zerlegen und die nach Plan in Unterprogrammen auszuführen, Schrittchen für Schrittchen. Die Welt besteht nicht nur aus und oder nicht, sondern aus einem unendlichen Netz von und oder nicht Schaltungen, ganze Galaxien von und oder nicht. Solche Netze knüpfen sie nur mit höchstem mathematischen Wissen, mit einer Theorie des Rechnens und mit Kenntnis von den Möglichkeiten des Geräts. Ein arbeitsfähiges Betriebssystem musste her. Das hatte noch keiner gemacht bis dahin. Also musste ich wieder mal ran. Eine hübsche Beschäftigung, die Welt in Ja-Nein-Werte zu zerlegen, wenn sie ein Kind im Arm halten, über eine Blumenwiese gehen oder von Kühen angeglotzt werden. Ich erinnere mich, es muss früher Herbst gewesen sein, ein warmer Tag. Ich war aus dem Wald heruntergekommen, habe mich auf einen Wiesenhang gesetzt und ins Tal geguckt, wie man das so macht. Ein paar Höfe an den Hängen, jede Menge Rindviecher, Wiesengrün, Tannengrün, unten das Dorf, nicht weit ein Kruzifix. Selbst in den Kruzifixen habe ich das binäre Prinzip walten sehen, im Längsbalken und im Querbalken. Und bei den Rindviechern habe ich studiert, ob sie die Augen immer gleichzeitig schließen oder ausnahmsweise einmal ein einzelnes Auge mit dem Lid bedecken. Tja, wenn man seiner Zeit voraus ist, muss man aufpassen, dass man nicht für verrückt gehalten wird. An diesem Nachmittag, das weiß ich noch, hatte ich Lust, in einen Apfelbaum zu steigen. Die Frühäpfel wurden reif. Man hätte mich gesteinigt, auch unter dem Kruzifix, wenn man mich erwischt hätte. Unten vom Dorf kam der Briefträger hoch. Ein freundlicher Alter, der am Nachmittag die Bergbauern belieferte. Also, ich sitze auf meinem Wiesenhang, beobachte die Käfer und Krabbeltiere und grüble über meinem Notizbuch. Endlich steigt der Briefträger bei mir vorbei. Ich grüße, er grüßt, Servus, Herr Dichter. Wenn man als Nachdenker, als Nichtstuer, als Flüchtling mit Dichter begrüßt wird, dann ist das ja die freundlichste Sorte Spott. Also was ich sagen wollte, dieses Servus, Herr Dichter, das hat mich in Schwung gebracht. Ein entscheidender Gedankensprung, irgendein Salto im Kopf. Und plötzlich hatte ich die Lösung, die ich den ganzen Tag gesucht hatte. Rechnen heißt, aus gegebenen Angaben nach einer Vorschrift neue Angaben bilden. Merken Sie, wie dichterisch dieser Satz ist? Natürlich können Sie sagen, der Rilke-Schüler. Nein, nein, nein, es war dieses Servus, Herr Dichter. Das hat mich auf die richtige Bahn gelenkt. Ich saß im Gras bei den Käfern, ich, der junge Vater, der Pilzesammler, der Brennnesselsalatesser, der Gemsenpinselmeister und skizzierte im Notizbuch, wie ich eine Vielzahl elementarer Anweisungen verknüpfe, koordiniere und automatisiere. Von den Kruzifixen und Käfern und Briefträgern zu Sprungbefehlen, Stabwerten und Paarlisten hin zum universellen Formalismus einer algorithmischen Sprache. Wie man heute so sagt. Na ja, ich sehe schon Ihr Gesicht. Ich hab schon verstanden. Sie sind mir wirklich ein seltsamer Geselle. Immer wenn ich einen mathematischen Begriff verwende, einen ganz selbstverständlichen Begriff, der längst zur Allgemeinbildung gehört, außer in Ihren Kreisen vielleicht, dann kriegen Sie dieses merkwürdige Zucken im Gesicht. Als wäre ich Ihr Folterer. Verschonen Sie mich mit diesen mathematischen Dingen. Ich verstehe doch nichts davon. Na, stattdessen sollten Sie sich schämen und die Begriffe notieren, mich fragen oder zu Hause nachschlagen. Lieber tun Sie so, als sei das meine Marotte. Oder als müssten Sie mich dafür bestrafen, dass Sie so schlechte Mathematiklehrer hatten und immer ein mangelhaftes Zeugnis. Das mangelhaft haben Sie verdient. Man muss mal ganz offen sagen. Besser noch ein Ungenügend, eine 6-. Und wahrscheinlich hatten Sie noch nicht mal einen schlechten Mathematiklehrer. Der ist nur der Sündenbock, die beliebteste Ausrede für faule Leute wie Sie. Sie sind ganz schön arrogant, junger Mann. Denken Sie mal darüber nach. Gehen Sie mal in sich, wenn Sie wieder zu Hause sind. Ich spreche ganz schlicht vom A und O unseres Lebens, vom Alltag, von den Grundlagen. Ich fasse es nicht, diese Ignoranz der sogenannten Gebildeten. Jedes exakte Küchenrezept ist ein Algorithmus. Sie zucken mit den Schultern, haben Sie nie gekocht oder was? Jeder Opernsänger und jeder, der ein Instrument spielt und die Tonfolge der Noten, wie vorgeschrieben, vom Blatt singt oder spielt, folgt einem Algorithmus. Jede Bedienungsanleitung ist ein Algorithmus. Jeder Schaltplan, jede Montageanleitung. Also merken Sie sich das endlich. Einen Rechenvorgang, der nach einem bestimmten, bis in alle Einzelheiten festgelegten, sich wiederholenden Schema abläuft, zur Lösung definierter Probleme, den nennen wir, na ja, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Ich habe damals noch als guter deutscher Vorschrift dazu gesagt. Und fürs Programmieren habe ich das schöne Wort Kalkül von Leibniz benutzt. Eine Verneigung vor dem Alten, der uns das duale System geschenkt hat. Und Programm hieß bei mir Rechenplan, was ja viel anschaulicher ist, ganz nebenbei. Aber ich werde Sie mit den Einzelheiten verschonen. Habe jetzt keine Lust, all meine schönen Formeln nochmal aufzublättern. Wissen Sie, ich habe gegrübelt und vor mich hingeschrieben, weil ich das für mich klären wollte. Weil mir klar war, dass es für die immer schnelleren Rechner immer mehr Anwendungsmöglichkeiten geben wird und dass man die elementaren Anweisungen automatisieren muss. Die Welt stand still, als ich die Formel aller Formeln suchte. Jedenfalls habe ich mir das eingebildet. In dieser Stunde zwischen 0 und 1 war es mir vergönnt, den Grundstein für das Programmieren zu legen. Es gibt Leute, die behaupten, das sei meine größte Leistung gewesen. Der erste Informatiker der Welt. Mitten im ländlichen Kuhgebimmel und Glockengebimmel ist so die erste algorithmische Programmiersprache entstanden. Und was macht der Trottel, der hier neben Ihnen sitzt? Hä? Er steckt das Papier, 300 Seiten, in die Schublade und vergisst es. 45 oder 46 war an eine Veröffentlichung nicht zu denken. Die Pilze, das Brot und die Milch waren wichtiger. Das waren die echten Werte. Dann die mühsamen Versuche, sich irgendwo nützlich zu machen mit Rechenkünsten, der Aufbau der Firma in Neukirchen rund um die Uhr. Ich habe es wirklich vergessen, was ich da geschrieben hatte. Anfangs habe ich noch gedacht, wenn du mal in die Nähe einer ordentlichen mathematischen Bibliothek kommst, setzt du dich einen ruhigen Tag hin und reparierst die paar Stellen, wo du geschwächelt hast und vielleicht zu viel spekuliert. Ich hatte ja alles ohne Fachbücher schreiben müssen, ohne Austausch mit anderen, aber ich bin weder in die Nähe einer guten Bibliothek gelangt, noch hatte ich ruhige Tage. Und erst 10, 12 Jahre später sind diese Ideen wieder aufgetaucht in den USA. Und daraus sind die bekannten frühen Programmiersprachen entstanden. Fortran, Cobol, Algol. Als ich davon hörte, dachte ich, das kommt dir doch alles bekannt vor irgendwie. Die 300 Seiten lagen immer noch in der Schublade. Meine Terminologie war, wie gesagt, etwas anders. Dafür war mein Begriff vom Rechnen viel weiter gefasst und hat sich nicht nur auf numerische Rechnungen bezogen, sondern auch auf die höheren Ebenen des Rechnens. Viel moderner, viel weitsichtiger, fast zu weitsichtig. Denn als ich das endlich Anfang der 70er Jahre veröffentlicht habe, da haben mich viele immer noch nicht verstanden. Auch das ist heute anders. So langsam hat man kapiert, dass mein Ansatz von den Wurzeln der Logik ausgehend der tauglichste Ansatz für die Informatik gewesen ist. Ja, der Trottel, der neben Ihnen sitzt, auf dem Stoppelsberg bei Vollmond und Wasser trinkt. Prost. Der hätte sich schon vor Jahrzehnten als Genie feiern lassen können, wenn er seine Seiten an ein Patentamt geschickt hätte und wenn die Herren Beamten diese Idee verstanden hätten, also das mal in aller Kühnheit vorausgesetzt. Aber ich bin niemals auf die Idee gekommen, dass man sich eine höhere Mathematikaufgabe oder eine geschriebene Vorschrift, eine Gebrauchsanweisung patentieren lassen kann. Wenn, ja, dann hätte ich Programmierkönig und Millionär sein können. Schon in den 60er Jahren, als es losging mit der Informatik in Boston, in Texas, in Kalifornien, da hätte ich bereits der Papst der Informatik sein können. Und Bad Hersfeld, das neue Rom. Alles verpennt. Stellen Sie sich das mal vor, statt Silicon Valley, das schöne Fulda-Tal und unser Haunetal. Vom Pfaffennest Fulda bis rauf nach Kassel zum Herkules. Alle Hänge und Höhen voll mit Softwarefirmen in den Garagen. Nicht nur Garagen, lauter Software-Schmieden. Links und rechts der ICE-Strecke, neben den Autobahnen und Bundesstraßen, Fulda Valley. Das hört sich doch nicht schlecht an. Hätte, wenn. Ja. Wenn wir aber bei den Fakten bleiben. Sie war ja auch nicht schlecht, meine zweite Gründerzeit. Endlich durfte ich das Gerät aus dem Schuppen holen, aufbauen, zum Laufen bringen, eine Firma gründen. Seit 1947 geisterte das Gerücht über die A4 durch die Branche. Ja, ein Nachbar in unserem Dorf, auch ein Flüchtling, mit einer Amerikanerin verheiratet, die ging nach den USA, der rannte dort gleich zu IBM und Remington und erzählte denen, da sitzt im tiefsten Bayern so ein kleiner Edison. Prompt standen Vertreter der zwei Konzerne auf der Matte und wollten mich und meine Rechte kaufen. Da bin ich stur geblieben, hab ihnen nur Optionen eingeräumt und dafür zahlten sie genug Dollars, dass ich mich über Wasser halten konnte. Und dann, darf ich Ihnen noch ein Märchen erzählen? Es war einmal ein Schweizer Professor. Der hört von unserer A4, fährt ins Allgäu, sieht sie, testet sie, ist begeistert, hält sie für besser als die amerikanischen Maschinen und bestellt sie nach Zürich zur Miete. Für jede Menge allerbester Schweizer Franken. Ja, das war mein Glück, dass ich so verrückt gewesen bin und die A4 durch das zerstörte Deutschland geschleppt habe, statt nur die Schaltpläne in einer Aktentasche zu stecken. Also, wir müssen das Gerät reinigen, überholen, erweitern, brauchen mehr Platz für unseren kleinen Betrieb. Aber eine Werkstatt ist nicht zu kriegen. In Bayern vermietet man nicht an Fremde. Als dann mein Freund und Kompagnon sagte, ich habe da was aufgetan, da oben in Hessen, und eine Wohnung wäre da auch zu haben. Eine Wohnung! Die erste eigene Wohnung meines Lebens, das erste Mal nach 5 Jahren eine Wohnung für meine Familie. So kommen wir hierher ins tiefste Hessen, direkt am Fuß des Stoppelsbergs. Und wie es sich so trifft, in die alte Poststation, wo früher die Pferde gewechselt wurden. Relaisstation, hat man dazu damals gesagt. Da kommt der Name Relais her. Und genau da tauchen wir mit unserem Relaisrechner auf, 100 Jahre nach dem Ende der Postkutschenzeit. Also, wir reinigen das Gerät und rüsten es auf. Die meisten laubgesägten Bleche und die Relais aus dem Abfall der Wehrmacht tun es noch. Und dann, 1950, geht die Fahrt wieder los mit der Bahn in die Schweiz, nach Zürich, in den Tempel der Technik, in die berühmte Eidgenössische Technische Hochschule. Und da läuft das Gerät 5 Jahre, wie geschmiert Tag und Nacht, und alle Welt bestaunt den ersten funktionstüchtigen Computer Europas. Natürlich Durchbruch, aber was heißt denn schon Durchbruch? Es war viel mehr als ein Durchbruch. Für mich war es, sehen Sie, mir fällt dafür nur so was wie Wunder ein. Und bei so einem Wort geniert sich natürlich ein alter Logiker. Ein Festakt, 100 Honorationen geladen, und kurz bevor die anrücken, bockt die A4, sprüht Funken, Leitungen schmoren. Ich werf den dunklen Anzug ab, greif zum Lötkolben, fummle die Relais zurecht, prüfe hier und da. Eine halbe Stunde mit heißen Fingern steige schwitzend in den Anzug und setze mich in die erste Reihe, ziehe den Kopf ein, bereit zur Hinrichtung. 100 Henker hinter mir. Und siehe da, das Wunder. Sie läuft. Sie läuft sogar reibungslos. Und die Tage danach, ich sehe die A4 rechnen und rechnen, ich höre sie rechnen, sie rechnet nicht nur für die Mathematiker, sie erledigt die Rechenarbeit für Physiker, Ingenieure, Flugzeugbauer, Turbinenbauer, Biologen und Optiker gleich mit. Sie rechnet 100 Stunden am Stück, 16 Multiplikationen pro Sekunde. Und tippt die Ergebnisse wie eine Schreibmaschine aus. Ich höre sie rechnen und rechnen und habe endlich die Bestätigung, dass ich 15 Jahre lang das Richtige getan habe. Ich spüre, du lebst in einer Zeit, die solche Maschinen brauchen wird, immer schnellere, immer kleinere Maschinen dieser Art. Und du hast sie geschaffen. Bald werden sogar die stolzen Schweizer Banken mit solchen Geräten rechnen. Die Versicherungen, das ganze Geld wird durch Rechner fließen und du bist Teil dieser Zukunft. Ich ahnte, ich wusste, dass Maschinen wie diese die gesamte Arbeitswelt verändern würden. Damals, da konnten sie die Leute an 2 Händen abzählen, die gesagt haben, die es gewagt haben zu sagen, die deutsche Industrie sollte sich am Wunder von Zürich orientieren. Keine Frage, da stünde Deutschland heute ganz anders da in der Welt. Man hat 5 Jahre gepennt und so langsam aufgewacht ist man erst 7, 8 Jahre nach Zürich. So war hin der schöne Vorsprung, den wir vor den Amis hatten. Allein IBM hat in dieser Zeit 70 Mal so viel in Computer investiert wie alle Deutschen zusammen, die Firmen, uns eingeschlossen, Universitäten, Max Planck und so weiter. 70 Mal so viel. Was mich getroffen hat, war der Spruch des Schicksals. Du bist und bleibst der zu früh gekommene. Wir hatten damals keine richtige Werbeabteilung. Wir hatten nichts für die PR getan. Wir haben die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit völlig vernachlässigt. Das war mein Fehler, eindeutig mein Fehler. Ich dachte immer, die Leute können meinem sachlichen und lockeren Erfindergeist nicht widerstehen. So ein kreuzbraver Trottel war ich, der noch geglaubt hat, dass Argumente und Leistungen zählen und nicht das Image. Ich hatte das Image eines Spinners aus der hessischen Provinz. Ich verhandelte mit Leuten, die auf allen Kontinenten herumflogen, und auf meiner Visitenkarte stand Bad Hersfeld. Gut. Einigen wir uns darauf, die Welt ist ungerecht, Punkt. Und mir geht es trotzdem nicht schlecht. Das reimt sich sogar. Was ich sagen wollte, die Herren, die einige edle Patente im Safe haben, die sind auch nicht glücklicher als ich. Falls sie überhaupt noch leben, meine genialen Kollegen. Turing ist schon lange tot, Aiken ebenfalls, von Neumann auch. Und wen haben wir noch? Ja, Morkley. Vielleicht sind auch Stiebitz und Eckert schon auf dem Friedhof oder in der Pflegestation. Sehen Sie, ich war der Erste und bin einer der Letzten. Was will ich mehr? Es ist eine wunderbare Nacht heute und der Vollmond wie bestellt. Die Alten reden zu viel. Das ist ihr heimlicher Gedanke. Geben Sie es doch zu. Dabei reden wir eigentlich viel zu wenig, wir Alten. Zu wenig. Aber so langsam werde ich müde. Den ganzen Abend und die ganze Nacht reden, das glaubt uns sowieso keiner. Also genug für heute. Na, stehen Sie auf, ich gehe. Ich mache Schluss. Das Diktat ist beendet. Sie sind entlassen, Herr Biograf. Wie schön. Die Sonne wird über dem Soisberg aufgehen, schätze ich. So lange durchzuhalten, das hatte ich mir vorgenommen. Durchhalten bis zum ersten Morgenlicht. Man muss sich Ziele setzen, die fast unmöglich sind, aber nur fast. Das war der letzte Spruch aus dem Speicherwerk meiner Altersweisheiten. Mehr kriegen Sie heute nicht serviert, Schluss. Die Sonne muss das jetzt alleine schaffen. Ich sehe Sie dann zum Frühstück, so gegen 10. Nun drücken Sie schon, oder sind Sie zu müde? Oder wollen Sie noch aufnehmen, was die Vögel zwitschern? Der Mann, der nicht rechnen wollte. Hörspiel von Friedrich Christian Delius. Mit Jürgen Holz in der Rolle des Konrad Zuse. Ton Susanne Bronder und Peter Awar. Regieassistenz Dörte Fiedler. Musik Daniel Dickmeis. Regie Ulrich Gerhardt. Dramaturgie und Redaktion Regine Arem. Eine Koproduktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit Radio Bremen 2010.